Live 4. Good evening, ladies and gentlemen. Hallo, herzlich willkommen zu 1 Live 4 mit mir, Klaus 4. 3 Stunden Musik, unter anderem heute ganz sicher auch mit Tracks, die das Zeug dazu haben, als Soundtrack herzuhalten für eine Veranstaltung, die knapp 20 Stunden vor dem ersten Spiel der deutschen Mannschaft gegen Portugal mehr und mehr in den Fokus unserer Aufmerksamkeit rückt. Komma, stimmt der Satz bis hierhin noch? Ich meine natürlich die Fußball-Weltmeisterschaft in Italien. Es geht aber los, ich freue mich unter anderem auf das neue Album, sein insgesamt 3. von Martin Dijkers, kurz Martin genannt, das ich natürlich in der heutigen Sendung auch ausführlich spielen möchte. Es geht los mit der Zusammenarbeit zwischen einem britischen Produzenten, Bodhi, und einem Dichter, George the Poet, George der Dichter, der über seine Stadt berichtet und die vielen Gesichter dieser Stadt, My City. My city has a lot of faces. Some can be found in forgotten places. Comfortably sound with a lot of graces. The sun could be down on his hungry town, but in London he found him a shot of greatness. My city has a lot of faces. Some can tell you what a loss of faith is. Before we hated people, we were all created equal. Then we learned to despise the strife and forgot that variety is the spice of life. Look around you. Constantly standing on the brink of history, watching newsreaders linking mystery. Even though a few reporters taught us to be cautious, cause they stink of this disease called inconsistency. See, my city has a lot of faces. 4 of them belonging to Big Ben, the rest of them hidden behind big business and Big Brother ensures all of them are monitored with them. Under social tensions, you can see London languishes. 30% minorities, 300 languages, differences, race and class, it's all enormous, but the common ground we found surpasses all the borders. If you meet a rich man, ask his all his daughters, or his sons, we all live once. And who among us wouldn't want all of his funds? That's rhetorical, but I don't need call and response to know. That's how Londoners are from time to time, only got the time to grind and whine. Technically, I'm from an elegant city, but I'm not the kind to wine and dine. I grew up around lots of crime, the violent kind. You might have heard about the rocks, the grime, the hype and shine. It's not just cockney rhyming slang, we got flop, flop, flop, flop. Must. Must. Must. Must. Must. Must. Must. Must. Must. Interactions which most don't force. Children navigating through postcode boards in the states with the least funding. Look at the state of East London. That's a paradox. Witness economy blooming for the have-a-lots. What a sight to see. We could swap a nicety. Join us and moving along to the groove of the song. Times the world for the poorest, yet your door is next door to the extra poor. We look on the bright side, but we're vexed for sure, like all we have to ourselves is sex and warmth and a lot of diversity. So what could I personally hate a complexion for? I see different colored hands outstretched for more, for more, for more. Must. Must. Must. Must. Must. Must. Must. Must. Must. Must. Must. Must. Must. Must. For the sun. for the sun. Must. An dieser Stelle hier mal ein ganz kurzer Break, nachdem ich eben den amerikanischen ehemaligen Jazz-Schlagzeuger Jim E. Stack gespielt hatte. Er kommt aus New Orleans, hat sich in den letzten Jahren der Produktion elektronischer Musik zugewandt und Reassuring, der von mir gespielte Titel, ist der Vorbote seines im Juli erscheinenden Albums Tell Me I Belong. Hier im Hintergrund, gerade verklungen, ist Musik des brasilianischen Schlagzeugers und Perkussionisten, leider schon vor knapp 10 Jahren meines Wissens verstorben, Dom Romão. Ich habe Lust, Musik zu spielen, die vielleicht die Fußballwelt, habe ich denn jetzt gemacht, da habe ich irgendwie gerade hier einen kleinen Aussetzer am Mikrofon gehabt. Wo war ich stehen geblieben? Lust, Musik zu spielen, die natürlich die Fußballweltmeisterschaft begleitet oder die einen Soundtrack dazu abgeben könnte. Nicht, weil ich das als irgendeine Form auch nur ansatzweise von lästiger Pflichterfüllung sehe, sondern weil es wirklich Spaß macht. Nur wenn man es tun will, steht man natürlich zunächst wie der Ochse vor dem berühmten Berg. Denn brasilianische Musik ist nun einmal enorm reichhaltig, geschichtsträchtig. Was soll man denn spielen? Bossa, Samba, Tropicalia, elektronische Musik, die Vielzahl von Remixen, die inzwischen angefertigt worden ist bei Your Funk, da ist die Wahl oder die Auswahl sehr groß. Was tun in solchen Situationen? Höre immer auf dein Herz, es betrügt mich nie, und ich halte mich heute einfach mal an 2 Leute, die mir bereits in frühesten Teenagerjahren über den Weg gelaufen sind und auch in der fortlaufenden Zeit dann eigentlich immer sehr vertraut waren. Einer ist, wir haben ihn schon gehört, Dom Romão. Den habe ich gerade gespielt mit dem Titel Lake of Perseverance. Und das Ganze typisch für klassische brasilianische Musik, dass sie im Club-Kontext gelandet ist, nicht zuletzt durch Remixe. Den gerade gehörten Remix hat ein Duo angefertigt, das sich bereits in den 90er Jahren zusammengefunden hat. Cyclone heißen die beiden und bestehen zum einen aus dem Drum-and-Bass-Produzenten A-Sides und zum anderen aus dem wirklich famosen Saxophonisten Nathan Haynes. Ich habe mir heute einfach mal die Mühe gemacht, so auf gut Glück einige weitere Titel von Cyclone zu finden und bin glücklich, einige gefunden zu haben, die die beiden insbesondere auf dem Königs Drum and Bass Label Metalheads veröffentlicht haben. Also werden wir da noch 1-2 Sachen von Cyclone hören. Nachdem ich nun Dom Romão namentlich und auch musikalisch ins Spiel gebracht habe, möchte ich dasselbe tun mit Aerto Moreira. Auch so ein Typ, der schon ewig lange dabei ist, der noch lebt, der Percussion und Schlagzeug ebenfalls seine Instrumente nennt. Beide haben gemeinsam, dass sie zu unterschiedlichen Zeiten bei Weather Report gespielt haben. Zunächst war es nach meiner Erinnerung Aerto, dann kam Dom Romão. Beide haben neben vielen, vielen großen Jazzmusikern, nicht zuletzt Antonio Carlos Jobim, gespielt. Und hier kommt ein Titel jetzt mal von Aerto Moreira aus Anfang der 70er Jahre. Titeltrack seines damaligen Albums I'm Fine. How are you? Mir geht's gut. Wie geht es dir? Am Saxophon hören wir da unter anderem, ich bin gleich durch, einen Typen mit dem Allerweltsnamen Tom Scott. Ein amerikanischer Saxophonist, den ich heute einfach mal versucht habe oder dem ich versucht habe, auf die Spur zu kommen, meine Güte. Der hat aber vielleicht eine Vita, der hat auch mit etlichen Leuten zusammengespielt und interessant erschien mir, ihn mal in Zusammenhang mit einer Fernsehserie gleich hier noch ein weiteres Mal abzulichten, für die er auch etliche Soundtracks beigesteuert hat. Tom Scott also am Saxophon, zunächst aber die Hauptaufmerksamkeit auf Aerto, wahlweise auch Aerto Moreira. Beide Namensnennungen sind möglich. Musik Gerade gehört die Soundtrack zu den Straßen von San Francisco. Hier ist er, Martin Dijkers, sein neues drittes Album, The Air Between Words.

Wow. Ich habe einige Tracks in einer Linie gespielt. Erlaubt, dass ich ganz kurz sage, um was es sich da im Einzelnen gehandelt hat. Das Duo, das geniale Duo A-Sides und Nathan Haynes alias Cyclone, so nannten sie sich, ob sie noch zusammenarbeiten hier und jetzt, entzieht sich meiner Kenntnis. Also Cyclone, die hatte ich schon zuvor ins Spiel gebracht, hier mit einer der besagten Nummern, die sie auf dem Metalheads Drum & Bass Label veröffentlicht haben. Hold On, einige Jahre hat der gerade gehört Titel schon auf dem Buckel, was seine Würde in keinster Weise schmälert. Ich hatte Musik gespielt aus dem neuen Album von Martin Dijkers im Dschungel. Elektronischer Musik geht er unbeirrt, zumindest was formale Dinge betrifft, seinen Weg weiter und veröffentlicht in relativ regelmäßigen Abständen ein Album. The Air Between Words ist jetzt sein insgesamt drittes, auf dem es echte Überraschungen gibt, sei das die Gastrolle von Copeland, Inga Copeland, oder seine Zusammenarbeit mit Fortet oder aber seine E-Piano-Jazz-Akkordfolgen, mit denen er ein unheimlich wuchtiges Hausstück antreibt, das ich da eben gespielt habe. Drones, wie überhaupt diese Platte natürlich mehrheitlich eine Dancefloor-orientierte Platte ist, vielleicht aber die musikalischste unter den drei Alben, die Martin bisher veröffentlicht hat. Ich finde sie ganz großartig. Ich weiß, dass mir solche und ähnliche Sätze bei den bisherigen Werken von ihm auch hier schon mehrfach im Dutzend herausgerutscht sind. Aber das wird hier ganz sicher nicht anders sein. Ansonsten hatte ich zudem noch gespielt davor den Amerikaner Matthew David, In My World heißt sein Album. Davor den großartigen Submerse mit seinen butterweichen Klangskulpturen, die im nächsten Monat dann endlich auch in Form eines Debütalbums nachzuhören sein werden. Und dann war da nach Martin noch eine obskure Nummer, warum eigentlich nicht, das Niels Jazz Ensemble mit dem Titel Reflexiones aus dem Peru der 70er Jahre, aus einer Jazz Compilation, die der französische DJ Cam vor vielen Jahren zusammengestellt hat. Rendezvous heißt die und er selber konnte keine konkrete Jahresangabe beisteuern zu dieser obskuren Geschichte. Hier ist Lana Del Rey. But you're Live 4. Nichts ist lästige Pflichterfüllung, auch nicht die Tatsache, dass ich eben einen Titel aus dem neuen Ultra Violence betitelten Album von Lana Del Rey gespielt habe, der mit seinen 5,5 Minuten nicht ganz mehr in die Zeit vor die Infos passte. Das bitte ich zu entschuldigen. Ich mag dieses Album sehr. Es ist von Dan Auerbach von den Black Keys produziert worden in Nashville in seinem Studio mit vielleicht etwas weniger verwaschenen Streichersounds, prägnanteren Gitarren und trotzdem natürlich dieser zeitlupenhaften Wehmütigkeit, die diese Titel von Lana Del Rey typischerweise umweht. Also ich bin auf Anhieb sehr gut mit diesem Album klargekommen. Das wollte ich dann doch noch angemerkt haben und mache weiter mit Black Light Smoke, einem Ein-Mann-Projekt aus Brooklyn, New York. Gerade gehört Martin Dijkers, The Air Between Worlds, ein zweiter Track aus seinem Album. We'll be right back. dreaming, am I awake? Neben vielen anderen Anstrichen auch hat dieses wirklich wunderbare neue Album des britischen Produzenten Lone Reality Testing, heißt es, auch so hübsche Lounge-jazzige Anstriche. Der Mann schüttelt sich so kleine hüpfende Melodien aus dem Ärmel, die da durch die Tracks galoppieren, dass es eine wahre Freude ist. Reality Testing, das neue Album von Lone. Davor habe ich ein schottisches Duo gespielt. Globals nennen die beiden sich, aus Glasgow. Mehr oder weniger Nachbarn oder zumindest gefühlte musikalische Nachbarn des Schotten Hudson Mohawk mit sehr euphorischen Beat Science Tracks nachzuhören auf ihrer Joghurt betitelten EP. Irgendwie bedauerlich, dass die Schotten nicht auf der WM vertreten sind, ebenso wie die Iren und auch die Peruaner. Das habe ich heute erst festgestellt. Ich dachte, komm, spiel mal Obscure Jazz aus Peru. Und dann schaute ich, ja, wo ist denn Peru im Tableau der WM, und konnte es nirgendwo entdecken, was ich hiermit ausdrücklich bedauere. Es gibt eine britische Band, die nun schon viele Jahre existiert. Ich mag sie. Lange nicht jeden einzelnen Track. Manchmal finde ich, sie überheben sich ein bisschen. Sie wollen Pop sein, sie wollen Prog-Rock sein, sie wollen psychedelisch sein. Manchmal wollen sie auch klingen wie die Stone Roses und Primal Scream zu besten Rave-Zeiten. Aber da sind immer wieder Titel, wo sie sich so ein bisschen zurücknehmen, so ein bisschen fokussieren auf die eine Idee. Und dann finde ich sie richtig großartig. Die Rede ist von der britischen Rockband Kasabian. 4813 heißt das neue Album, aus dem ich diesen etwas kryptisch lautenden Titel namens SPS spielen möchte, nachdem sich vermutlich herumgesprochen hat, dass das Zahlenwerk, das diesmal als Albumtitel herhält, nichts anderes bedeutet als die tatsächliche Laufzeit des Albums Kasabian. for me. You're just a link in my chain. Someone else will end this misery. I ain't gonna be the lonely one. Someone will chase the clouds away. I ain't gonna be the lonely one. Someone will end this rainy day. It's just a matter of time. And time is all I got since you went away. Ah, song can begin. Any shake of the hand that believes it holds the truth. Any break for the mind that's tangled in blue. Tonight there are no enemies. Tonight there are no Live 4. Kleiner Break an dieser Stelle. Nachdem ich hier gerade ein Album gespielt habe, Christian Harting heißt der Mann. Er kommt aus Dänemark und das Album Float erschien bereits in den allerletzten Tagen des Januars dieses Jahres. Welch ein blödes Unglück habe ich mit diesem Album erlebt, das ich irgendwie verlegt hatte. Ich hatte es gehört, war total begeistert, verlegt, habe es immer gesucht. Ich habe eigentlich in den vergangenen Monaten rückwärts gedacht, bis Januar eigentlich nichts anderes getan, als wahlweise hier zu stehen oder aber zu suchen. Jetzt habe ich es endlich gefunden. Die musikalische Geschichte dieses Mannes, der aus Dänemark kommt, reicht weit zurück. Das sind großartige Songs, Lieder, die so ein bisschen balancieren, einerseits zwischen klassischem Singer-Songwriter-Tum, dann schleicht sich da immer mal so etwas weirde Elektronik rein und es gibt durchaus auch Ansätze von Desert und Stoner Rock. Das ist durch das Album durchzuhören und das entspricht auch der Politik des dazugehörigen Labels, das ich an dieser Stelle ausdrücklich mal erwähnen will. Exile on Mainstream heißt das und wird seit nunmehr 15 Jahren, das Label feiert Geburtstag, geführt von einem Mann, der in dieser Zeit und auch davor als Journalist, als wirklich deutschlandweit bekannter Promoter und eben auch als Labelmacher in Erscheinung getreten ist, ein sehr liebenswerter Mensch, Andreas Kohl nämlich, der diesen Schatz bereits in den frühen Tagen dieses Jahres veröffentlicht hat. Christian Harting, Float. Daraus der Titel Soul Collector. Was habe ich davor gemacht? Wir hatten Kasabian gehört. Dann kam ein sehr schmissiges Duo aus Liverpool mit einem Psych-Pop-Titel namens Cast a Shadow. Die beiden nennen sich Calves. Es gibt noch nicht viel von ihnen zu hören, aber ein Album, wie ich zumindest im Hinterkopf habe, soll wohl in diesem Jahr, in 2014, noch erscheinen. Und ich bin dann rübergeschwenkt zu einem kanadischen Duo, das in Brooklyn lebt, Bob Moses, nennen die beiden sich und haben da einen großartigen Dancefloor-Titel produziert, der heißt I Ain't Gonna Be The First To Cry und findet sich auf ihrer First To Cry betitelten EP, Dancefloor mit so leicht bluesigen Schlieren, sowas mag ich ja besonders. Bob Moses, First to Cry, die EP, aus der ich diese Musik gespielt habe. So viel mal zu den gerade gehörten Tracks. Hier kommt Nightmares on Wax. Den britischen Act gibt es 25 Jahre. Grund genug, eine wirklich opulente Compilation zu veröffentlichen mit dem Titel Now is the Time. Klar, dass sich darauf auch Raritäten befinden, wie zum Beispiel dieser Track hier, A Case of Funk im Loco Dice Remix. Nightmares on Wax, 25 Jahre auf dem Label Warp. Ich kann mich nicht entsinnen, dass sie Aufnahmen auch auf anderen Labels gemacht haben. Also das ist schon fast wie eine mehr als gute Ehe. Die Geschicke der Nightmares on Wax, man neigt immer noch dazu, im Plural zu sprechen, werden seit Jahren geleitet von George Evelyn alleine. Und auf den meisten ihrer Werke befand sich auch immer das sogenannte Nightmares on Wax Theme. Das ist natürlich auf diesem Jubiläumswerk, auf dem sie naturgemäß natürlich nicht ganz so schnell zu Werke gehen, wie das Loco Dice gerade im Remix getan hat, ebenso der Fall. Standing in the sun, standing in the sun, standing in the sun. Gleich die Infos hier, dann geht's weiter mit 1 nach 4. Where you are, I'm going, sans mémoire, not knowing if to care, c'est te plaire, true love is rare. In New York, it was there, je t'ai cueilli comme une fleur, mais aimé, donne des ailes, true love is rare. Entre nous, un éclair, thunder too, et la mer, mais aimé, donne des ailes, love is rare. Donne des ailes, d'hirondelle, et depuis, you and me, we are here in Paris, l'amour est rare. Bevor ich weitermache, ganz kurz, ich habe zwei Frauen kurz vor 24 Uhr ins Spiel gebracht, die ich natürlich zumindest namentlich gerne nennen würde. Zunächst war das Jessica Lea Mayfield, Amerikanerin. Make My Head Sing ist ihr Album, das mir ausgesprochen gut gefällt. Es hat so auf der Klaviatur aller Ausdrucksarten Temperamente, sagen wir mal. So Shoegazer, leicht gefärbte Tracks, aber auch sehr rotzige Rocker. In der Vergangenheit ist sie von Dan Auerbach produziert worden, jetzt mal ohne ihn. Ich kenne frühere Alben von Jessica Lea Mayfield jetzt nicht, habe sie zumindest nicht im Kopf, aber das hier gefällt mir zwischen Distortion, Verzerrung und Heimeligkeit ausgesprochen gut. Und über das Album von Sabina, aus dem ich dann was gespielt habe, Toujours heißt es, habe ich mich an dieser Stelle schon des Öfteren positiv ausgelassen. Hier ist ein Produzent namens DNN, Buchstabenfolge Dora Nordpol Norbert. Hoffentlich richtiges Polizeideutsch, zumindest ansatzweise. Dieser Produzent mit Redshift. Redshift ist die EP, aus der ich hier einen Titel von insgesamt dreien spielen möchte. Clash heißt der. Und ich stutzte gerade, weil ich den EP-Titel mit dem Namen des Labels, das ist nun wirklich unaussprechlich, Emenominok Dojo verwechselt habe. Naja, gut, jetzt habe ich versucht, beide auszusprechen. Ein faszinierender, sehr griffiger Mix, eine Fusion aus Jungle Beats und Footwork-Elementen wird uns hier in den nächsten gerade einmal 2,5 Minuten begegnen. Hier ist jetzt DNN. We'll be right back. We'll be right back.

Gerade gehört, Wayne Snow, in Nigeria aufgewachsen, lebt er heute in Berlin. Singer, Songwriter, Produzent und Sänger natürlich auch. Red Runner ist der Titel, den ich hier gerade gespielt habe, soeben erschienen. Und während er lief, fiel mir auf, dass ich zwei Titel vielleicht noch ganz gerne nachtragen würde. Einmal hatte ich so eine extrem laid-back und minimal produzierte Bossa-Nummer gespielt, wenn man so will, von Gentle People. Journey heißt die, kommt aus den 90er Jahren. Damals, als die Gentle People so das ein oder andere veröffentlichten, hielt ich sie zunächst für eine Band. Der Name will das ja auch nahelegen, stieg erst etwas später dahinter, dass es sich hinter den Gentle People niemand anderes steckt als Richard D. James, der FX Twin, der im Übrigen bei der eben gehörten Nummer auch den FX Twin Care Mix besorgt hat. Dieser Mann hat nun mal einen etwas speziellen Humor. Ich habe das letztens auch, glaube ich, bei anderer Gelegenheit schon mal erwähnt. Gentle People. Und dann hatte ich gespielt noch einmal. Es hat sich heute während der Vorbereitung irgendwie so ergeben, dass Drum and Bass Duo Cyclone ebenfalls mit einem älteren Titel Everywhere I Go heißt er und befindet sich in der Schatztruhe des Metalheads Labels. Das sind die John Steel Singers aus Australien. Fanciest club, you couldn't find yourself in a thousand different cocktails. Ich entsinne mich noch sehr gut, im Oktober des letzten Jahres 2013 also, fiel mir durch Zufall die Single einer französischen Band in die Hände, die mit insgesamt 4, möglicherweise auch 5 Titeln besetzt war, darunter auch eine Coverversion eines Rihanna-Songs. Diese Gruppe kam aus Frankreich und der Titeltrack der Single Vermilion Sands haute mich vom Hocker. Das war so wunderbar helltönender, gespreizter Avantgarde-Pop, wenn man so will. Und ich erkundigte mich, ob es da ein Album gäbe. Niemand wusste etwas. Dann entdeckte ich es zu Beginn des Jahres 2014 in einem digitalen Shop im Netz, wollte es schon kaufen, bekam dann aber den Anruf eines langjährigen Begleiters aus Frankfurt, den ich nun schon sehr lange kenne. Quintus heißt der Typ und der ist sehr nett und bedeutete mir, er wolle das Album im Sommer regulär physisch veröffentlichen, ob ich denn nicht noch mit den Plays warten könnte, was ich dann nur zu gerne natürlich bejaht habe, denn es gibt auch andere gute Platten. Aber jetzt ist die Zeit reif. Quintus steht mit seinem Label in den Startlöchern, um die gerade gehörte Band Coming Soon zu veröffentlichen, die ein großartiges Album gemacht hat, das natürlich jetzt etwas zeitversetzt regulär hier veröffentlicht wird. Das heißt Tiger Meets Lion, Tiger trifft Löwe. Ist wirklich ein tierisches Album, wenngleich man nach den Geschehnissen der letzten Tage hier vielleicht Tiger und Löwe durch Robben ersetzen müsste. Scott Colburn hat das Ganze produziert. Der hat in der Vergangenheit, und das trifft es eigentlich ganz gut, schon mit Gruppen wie Animal Collective oder auch Arcade Fire gearbeitet. So viel mal zu den Fakten, also lassen wir das mit Robben jetzt ruhig mal sein. Tiger Meets Lion, so heißt das Album von Coming Soon, aus dem ich hier gerade Musik gespielt habe. Diese Band aus London, BT Hart. He doesn't play too well. no thumbs, but he sings in time when he hears those drums. He doesn't play too well because he has no thumbs, but he sings in time when he hears those drums. He doesn't sing too well because he has no lungs, but when he really tries, he hits everyone. Der Track hier steht durchaus repräsentativ für ein sehr frisches, nach vorne gespieltes Album Beatty Heart, das Debütalbum der drei Londoner Mixed Blessings. Ladies and Gentlemen, ich möchte mich an dieser Stelle ganz kurz verabschieden. Ich möchte euch eine angenehme, friedliche, gesunde Woche wünschen. Eine gute Zeit, insbesondere morgen natürlich ab 18 Uhr, egal wo ihr seid. Sollte es schief gehen, bitte denkt dran, ihr könnt rufen und schreien, was ihr wollt. Rebek, Gerd Müller, alle Helden und Antihelden der Vergangenheit dürfen zitiert werden. Aber daran will ich gar nicht denken. Hier im Hintergrund läuft der amerikanische Saxophonist Stan Getz mit dem Titel Samba de Una Nota So aus der Feder von Antonio Carlos Jobim. Davor haben wir das The Dave Pike Set gehört. Der amerikanische Vibraphonist Dave Pike verlebte einige Jahre in Deutschland in den späten 60ern, frühen 70er Jahren. Unter anderem an der Seite des Gitarristen Volker Kriegel superschöne Nummern entstanden. Eine habe ich gespielt und bin damit dann auch raus. Mein Name ist Klaus Vier. Alles Liebe, alles Gute. Ciao.